schon wieder keinen Grund stillzuhalten. Hier ist FM4 Unlimited, die Freitagabend Dance und Warm-Up Party. It's Friday, we don't care, sagen DJ Beware. Und ich fange schon nicht. Viel Vergnügen. Workout zu Beginn der heutigen Sendung. Mir hat's gefallen. Gorgon City, Interplanetary Criminal mit dem Track Contact. Weiter mit vielen Favorites, auch neue Releases mit dabei in dieser Stunde. Coming up zum Beispiel Theo Cottis, Soundstream, Hot Mood mit was Neuem. Ein Prince-Edit auf Vinyl ist mir in die Hände gefallen bei der Vorbereitung. Nennt sich Prince 17 Days, der Edit. Und gleich kommt Theo Cottis mit Turning Around. Davor noch Hot Mood und da wird einigen von euch das Herz aufgehen, die Sommererinnerungen kommen, das Sample, das da drinnen ist. Ihr kennt das mit ziemlicher Sicherheit. Ich sage nur Summer, Summer, Summertime. Oh, wie sehnsüchtig ich bin. We'll be right back. der Schnee vom Himmel fällt. Hot Mood und Hot Beat. Chill hier an den Turntables. Mein Name DJ Functionist, wenn es euch gefällt oder wenn ihr gerade Lust habt. @Functionist @FM4Unlimited. Die Sites auf Instagram sind das. E-Mail könnt ihr jederzeit aufschreiben an fm4@ol.at. eye and a feeling. He's the deepest vein and he's healing. He's a young body and an old soul. He's knowledgeable, he's the unknown. He is birth, he is grief. He's illusion, he's belief. He is different, he's the same. Some can't call him by his name. He's a mother, he's a son. He's everything we look for in the one. He's a prophet and a saint. Yes, he makes some people faint. He's a truth, he's a lie. Patriarchy turned him into a guy. He's strict, he is loose. But in the end, he lets you choose. He's a mannerism, he's a book. He's language and forbids us to look. He's strong and he is weak. Not everyone is allowed to speak. He's temporary, he is shy. He's eternal and no one knows why. Hypnose Beat, Disco Fantasy von Soundstream, danach Damn Swindle, That's Right, und ein Nenor Edit wartet, darauf aufgelegt zu werden. Tough Decision heißt der Tune. Dann kommt im Edit und dann kommt, ja, dann geht sich's aus. Der Prince Edit, der angekündigte. Für alle Fans. 17 kommt. 17 Days meine ich natürlich. We'll be right back.

und noch gerettet und jetzt hier aufgelegt. Prince 17 Days im Days Edit. Dann Tiro da mão de quem se enterra no chão. Deu-me esse embalo, vou botar na This is FM4 Unlimited. DJ Function ist für euch hier jetzt an den Turntables. Später dann DJ Beware. Und um 22 Uhr Karma und Crooked in La Boom Deluxe. Es wird eine gute Nacht. Oder ist schon. Hier weitere Happy Edits. Und zwar von Boogie Down. I Want Her, der erste Tune von Keith Sweat im Original aus den 90s. Und dann spiele ich noch einen, nämlich den Party Break. Kann nicht schaden. Feeling Clap your hands. Hey Leute, schön, dass ihr mit mir hier dran seid. Ich im Studio, ihr bei euch im Radio. Gute Musik heute den ganzen Abend lang, die ganze Nacht lang, später dann noch mit Come on Crooked. Morgen gibt es um 22 Uhr eine neue Sendung, nämlich FM4 Radio Rudinar, die Premiere morgen 22 Uhr. Und wir sind auch gleich wieder da. Bleibt dran.